Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 72 des Gabelbissen-Podcasts. Nachdem ich euch ja in der letzten Folge eine Fastenspeise vorgestellt habe, möchte ich heute mal wieder etwas deftiger werden. Und zwar möchte ich euch eine ganz spezielle Gulasch-Variante vorstellen. Die treuen Hörerinnen und Hörer wissen ja, vor einiger Zeit habe ich ja bereits eine Gulasch-Folge aufgenommen. In der habe ich mich aber eher allgemein mit dem Thema Gulasch beschäftigt und bin auf spezielle Varianten nur im groben Detail eingegangen. Das heutige Gulasch habe ich damals auch schon kurz behandelt und ich habe mir gedacht, ich möchte das mal ein bisschen genauer anschauen und für euch ein bisschen mehr recherchieren, weil die Geschichte, wie sich dann im Endeffekt wirklich herausgestellt hat, zu dem Gulasch eigentlich sehr, sehr interessant ist. So, jetzt habe ich lang genug geredet. Um was geht's denn nun? Es geht heute um das Segediner Gulasch. Segediner Gulasch zählt ja mittlerweile zu einem typisch österreichischen Gericht, würde ich sagen. Ich muss gleich sagen, eine Zeit lang konnte ich Segediner Gulasch überhaupt nicht mehr essen. Als Kind aß ich sehr, sehr gern. Also Segediner Gulasch, was ich mich so erinnern kann, hat mir immer geschmeckt. Und dann kam so eine Zeit im Alter von zarten 19, 20 Jahren herum, also anders gesagt zu meiner Grundwehrdienstzeit. Und da gab es ja in relativ kurzen Abständen eben besagtes Segediner Gulasch. Vermutlich, weil auch ein in Österreich namhafter Hersteller für Konserven aus dem 23. Wiener Gemeindebezirk, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, ihr könnt gern selbst ein bisschen googeln, sollte man relativ leicht finden, dieses Gulasch in Dosen verpackt. Ja, deswegen hat es auch bei uns oft beim hergegeben und ja, man, es war recht gut, muss ich sagen. Hat wirklich nicht so schlecht geschmeckt aus der Dose. Aber wenn man das jetzt so oft bekommt, irgendwann isst man sich ab. Ich nehme an, ihr kennt das, wenn man irgendwas immer wieder und wieder isst, irgendwann wird es einem langweilig, da will man das einfach nicht mehr sehen. Ja, und dann habe ich eine sehr, sehr lange Pause beim Segediner eingelegt und irgendwann habe ich es dann wieder für mich entdeckt. Ja, und seitdem esse ich das eigentlich wieder relativ gern. Apropos relativ gern essen, während meiner Recherchearbeiten habe ich auch unter anderem gelesen, dass der Segediner in der ehemaligen DDR sehr, sehr beliebt gewesen sein soll und man auf so ziemlich allen Speisekarten auch gefunden haben soll. Und da ich jetzt persönlich keine Kontakte in die Region habe, also Ostdeutschland, Gebiet der ehemaligen DDR, würde mich interessieren, habe ich vielleicht Hörerinnen und Hörer, die eben in dieser Region leben, stimmt es? War das zu Zeiten der DDR wirklich so ein beliebtes Gericht? Oder vielleicht ist es das nach wie vor bei euch? Würde mich mal interessieren, würde mich echt freuen, wenn ihr da Kontakt aufnehmen würdet und wir vielleicht ein bisschen drüber schreiben könnten. Kommen wir jetzt lieber wieder zu unserem Segediner Gulasch in Österreich zurück und schauen wir uns mal an, wo das eigentlich herkommt. Die Herkunft des Gerichts, ja, wie so oft, da gibt's wieder mal verschiedenste Legenden und Theorien, woher es stammen soll und wie es eigentlich entstanden ist. Die uns bekannte Variante vom Segediner wurde von einem sehr, sehr ähnlichen Gericht, sage ich jetzt einmal, aus Ungarn übernommen. Ihr wisst, das gab's ja schon bei vielen anderen Gerichten auch. Und wie auch so oft wurde dann von einem Koch, den Köchen in Wien, das Rezept mehr oder weniger unseren Gepflogenheiten angepasst, es wurde verfeinert mit Zutaten, die halt eher bei uns üblich waren, etc. etc. Der eigentliche Name hat eigentlich nichts mit Segedin, das ist eine Stadt in Ungarn, zu tun. Da geht man davon aus, dass es sich um einen möglicherweise Übersetzungsfehler oder Verständnisfehler gehandelt haben soll. Man weiß aber, es hat direkt mit der Stadt Segedin eigentlich überhaupt nichts zu tun, weil in der Gegend oder in der Stadt kennt man eigentlich kein jetzt typisches Gulaschgericht, das jetzt irgendwie dort so traditionell etc. wäre. Darum geht man eben davon aus, auf den bereits erwähnten Verständnisfehler. Womit wir ja schon beim Ursprung wären. Ich habe euch ja in der Gulasch-Folge erzählt, dass das Land des Gulasch, die Mutter des Gulasch, je nachdem wie man es bezeichnen will, ja Ungarn ist. Und somit der Ursprung dieser Variante liegt eben auch in Ungarn. Wobei man könnte sagen, es kommen zwei Regionen mehr oder weniger in Frage. Primär würde ich sagen Ungarn, aber es gibt auch gewisse Theorien, die sagen, dass das Ganze aus Rumänien stammen soll. Zumindest kennt man in einem speziellen ungarischen und rumänischen Gebiet, Siebenbürgen, ein Gericht dieser Art. Die andere Theorie besagt, das Ganze kommt aus Budapest, also der Hauptstadt von Ungarn. Aber ja, auf das gehen wir dann nachher nochmal ein. Kommen wir mal zu Siebenbürgen. In Siebenbürgen kennt man ein wirklich vergleichbares Gerät, und zwar das sogenannte Szekler-Gulasch. Oder wie es im Ungarischen heißt, Szekeli-Gulasch. Und zwar handelt es sich bei den Szekler oder Szekler um einen Volksstamm, der eben in der Region lebt. Und diese haben ein Gericht gekocht, das dem uns bekannten Segediner Gulasch sehr, sehr ähnlich ist. Und dadurch, dass eben dieses Volk diese Variante gekocht hat, hat man ihnen oder hat man das Gericht mehr oder weniger nach ihnen benannt. Die Szekler oder Szekler gab es sowohl auf rumänischer Seite als auch auf ungarischer Seite. In beiden Regionen hat es natürlich einen eigenen Namen. Das Rumänische klingt schon anders als das Szekler Gulasch. Ja klar, die Rumänen haben ja auch eine andere Sprache. Bewegen wir jetzt mal nach Budapest. Und da, wenn man das Ganze jetzt, wenn man sagt Budapest wäre die Mutter des Ganzen, würde uns das ins 19. Jahrhundert führen. Und da gab es einen Dichter, Lyriker etc. mit Namen József Szekely. Und um den ranken sich so zwei Mythen. Die eine sagt, dass es zu Ehren von Szekely gekocht wurde. Ein Budapester Koch, war großer Freund, war Verehrer des Literaten. Und er hat ein traditionell altes ungarisches Gericht aufgegriffen, hat es ein bisschen verfeinert und hat es dann nach ihm benannt. Gibt dann noch eine andere Theorie, die ein bisschen ja, wild romantisch klingt. Und zwar soll besagter Szekely eben zu so einem ziemlich fortgeschrittener Stunde durch die Gassen von Pest gegangen sein. Pest ist ein Stadtteil von Budapest, ist auch heute noch so. Und ja, er wollte einfach was essen. Der Wirt, wo er eingekehrt ist, ja, zierte sich etwas. Und da soll Szekely gemeint haben, ja, sie werden ja wohl noch ein Gulasch und ein Sauerkraut warm machen können. Das hat er dann auch gemacht und angeblich, so sagt eben diese Legende, hat der Wirt das ganz normale Saftgulasch, sage ich jetzt einmal, genommen und Sauerkraut reingegeben, das so durchgemischt, so warm gemacht und dem Literaten gegeben. Der war hellauf begeistert und hat eben diese Idee dann verbreitet. Wie gesagt, diese nette Theorie, finde ich, klingt ja wirklich wild kulinarisch romantisch, aber es gibt einige Fakten, die laut meiner Recherche dagegen sprechen. Wenn man jetzt nach einigen ungarischen Historikern geht, gibt es nämlich das Gericht schon viel, viel länger, und zwar bereits schon vor dem 19. Jahrhundert. Wenn somit erst in diesem Pester Lokal erfunden wurde, ja, das passt ja nachher nicht zusammen, wenn es das schon länger gibt, eben aus Siebenbürgen, das wird nicht wirklich zusammenpassen. Somit vermutet man eher, dass der Name auf die Variante mit dem Koch zurückgeht, der eben das zu Ehren von Szekely benannt hat. Wobei natürlich sich jetzt auch die Frage stellt, halt, die Rumänen haben das ja auch gekocht, die sollte man da auch irgendwie mit einbeziehen. Denn wie gesagt, die kennen es ja. Aber dass die Rumänen können es nicht so wirklich jetzt die eigentlichen Erfinder oder Namensgeber sein, denn hier, so habe ich auch nachgelesen, ist so üblich gewesen, dass man Eigennamen, wie es jetzt in Ungarn da war, das Szekely oder Szekely, dass man das nicht eins zu eins übernommen hat. Da wurde dann ein eigener Name gefunden, aber man hat es nicht eins zu eins übernommen. Ein bisschen verwirrend, das gebe ich schon zu. Aber zusammenfassend können wir jetzt mal eines auf alle Fälle sagen. Das Gericht kannte man bereits vor der Zeit von Szekely, und zwar an Siebenbürgen. Da gab es ein Gericht, das definitiv so gekocht wurde, den Mainstream, wie man heute sagen würde, also den Durchbruch, hat es dann aber erst mit der Zeit des Dichters erreicht. Sprich, da wurde es dann mehr oder weniger in weiten Teilen Ungarns bekannt. Und so, und jetzt kommen wir zur Entstehung des Segediner Gulasch, hat es dann auch den Weg nach Wien gefunden. Wie so oft, ihr wisst, Österreich war ja seinerzeit ein großes Land, nicht so klein wie heute, mit vielen Kronländern etc. Und da haben eben die dort ansässigen Köche das in die Hauptstadt nach Wien gebracht. Und die bei uns ansässigen Köche haben es dann eben verfeinert. Und dass unser Gericht nicht wirklich ungarisch ist, da geht man nämlich von einem ganz speziellen Grund aus. Und zwar war es für die damalige Zeit, so sagen einige Historiker, nicht traditionell, dass man in Ungarn beim Gulasch auf Schweinefleisch gesetzt hat. Da hat man Rind verwendet. Das liest man unter anderem in der Wikipedia. Es gibt aber auch noch andere Quellen, wo das erwähnt wird. Ja, und dann hat man eben das halt mit Schwein in Wien gekocht, hat es dann verfeinert und durch den vorhin erwähnten Verständnisfehler kam es dann mehr oder weniger zum Segediner Gulasch und das war eine Reinterpretation des ungarischen Originals und weil es halt doch so unterschiedlich war, wird es als eigenständiges Gericht angesehen. In Österreich nennt man es übrigens auch noch Krautfleisch. Also wenn ihr mal unterwegs seid und ihr lest da etwas von einem Krautfleisch, dann wisst ihr, das ist eigentlich nichts anderes als Segediner Gulasch. Beilage zum Segediner wird klassisch Salzerdäpfel serviert, teilweise aber auch Weißbrot. In Böhmen kennt man das Gericht natürlich auch. Böhmen bzw. Tschechien oder Tschechoslowakei damals waren ja auch Gebiete von österreichischer Monarchie. Da serviert man aber jetzt nicht wie bei uns in Österreich die Salzerdäpfel dazu, sondern eben die klassischen böhmischen Knödel. Und die bestehen ja aus einer Mischung von Germteig und Semmelteig. Haben ganz einen eigenen Geschmack. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen, die sind eher so hell. Und ja, ich persönlich mag die recht gerne und finde jetzt so ein Gulasch generell wirklich was Gutes. Vor allem die saugen den Saft so toll auf. Segediner ist jetzt aber kein Gericht, das man jetzt wirklich nur in Österreich kennt. Das, ich würde fast sagen, ist international eigentlich beliebt und angesehen. Man findet es in Deutschland eigentlich, ja klar, sonst, woher würde man sonst in Gebieten der ehemaligen DDR kennen? Man findet es ja auch in vielen anderen europäischen Ländern, angeblich in Helsinki kann man es kaufen oder bestellen. Es soll es Übersee geben. Also das hat wirklich einen ja, ziemlichen Siegeszug angetreten. Es gibt für das Ganze natürlich kein eigentliches Grundrezept, nur ist ein paar wenige Sachen sind immer gleich. Was beim Segediner immer gleich ist oder beim Krautfleisch, es wird Schweinefleisch verwendet. Da wird in der Regel auf Schweinsschulter gesetzt. Dann kommt logischerweise Sauerkraut hinein, das ist ja ganz typisch für das Gericht. Des Weiteren Paprika, da kommen entweder Edelsüß oder Rosenpaprika zu verwenden oder auch beides, je nachdem, ob man es scharf haben möchte oder nicht. Ja, und natürlich, man braucht noch kräftige Rinderbrühe. Und dann gibt es natürlich noch Variationen, die gleich die Erdäpfel mitkochen. So viel kann ich schon mal vorspoilern, das wird bei meinem Rezept für euch sein. Man kann Paprika reingeben, von mild bis scharf, sprich ihr könnt ganz normalen, ordinären Gemüsepaprika reinschneiden, ihr könnt ein bisschen schärferen nehmen, ihr könnt scharfe Chilis nehmen, also da ist dann der Kreativität keine Grenze gesetzt. Ja, und was auch typisch ist, was aber jetzt nicht immer vorfindbar ist, aber nicht immer vorgefunden wird, ist ein Klecks Sauerrahm, den man auf das Gulasch drauf gibt. Teilweise wird der Sauerrahm auch in die Soße eingerührt oder was immer in die Soße eingerührt, wenn es verwendet wird, natürlich wäre die Creme fraiche. Ja, und dann gibt es natürlich noch etliche andere kleine Unterschiede, wie von den Gewürzen her. Die einen geben Majoran rein, die anderen geben keinen rein. Dann kommt meinetwegen Liebstöckel rein. Einer gibt Kümmel ganz rein, der andere gemahlen. Also da gibt es dann durchaus noch ein paar andere kleinere Feinheiten. Auf die möchte ich jetzt aber nicht eingehen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Rezept und da möchte ich euch meine Variante des Segediner Gulasch vorstellen. Für so 5 bis 6 Portionen, je nachdem wie stark ihr Esser seid, wenn ihr wirklich ganz stark Esser seid, reicht vielleicht für 4 aus, aber ich sage einmal, ein gutes Mittelmaß, 5 bis 6 Portionen benötigen wir. 600 Gramm Schweinsschulter, wenn möglich ohne Schwarte, wenn ihr es beim Fleischer eures Vertrauens oder dem Supermarkt oder wo auch immer mit Schwarte bekommt, empfehle ich euch, nehmt mehr, damit es nicht zu wenig Fleisch wird, weil die Schwarte müssen wir wegschneiden. Da würde ich dann sagen, auf alle Fälle 700 Gramm, besser noch so um die 800 Gramm oder auch ein bisschen mehr. Weiters benötigen wir 1 Kilogramm Erdäpfel festkochend, 600 Gramm Sauerkraut im Abtropfgewicht, eine große Zwiebel, ein halber bis ein Dreiviertel Liter Rinderbrühe, entweder frisch oder auch vom Würfel, wie es euch beliebt, 2 Esslöffel Paprikapulver, da könnt ihr entweder edelsüßen oder auch Rosenpaprika nehmen, 2 Esslöffel getrockneten Majoran, ihr wisst, ich liebe Majoran und ich finde, der passt super ins Sägediener rein, 1 Esslöffel Kümmel gemahlen, 3 Wacholderbeeren, 1 Lorbeerblatt, 1 Esslöffel Paradeismark, 1 Becher Sauerrahm, Öl, Salz und Pfeffer. Zunächst einmal müssen wir die Schweinsschulter in mundgerechte Stücke schneiden. Wie bereits vorher erwähnt, wenn ihr es mit Schwarte gekauft habt oder es nicht anders kaufen konntet, schneidet vor die Schwarte ab und dann schneidet es erst in mundgerechte Stücke. Danach nehmen wir die Zwiebel, schälen die ganze und würfeln die mal schön klein. So, und jetzt könnt ihr wählen. Ihr könnt entweder einen ganz normalen Topf nehmen oder, wie ich hier gerne verwende, einen Druckkochtopf. Egal welchen ihr nehmt, beide müsst ihr mal erhitzen. Dann kommt etwas Öl hinein. Hier nehme ich persönlich sehr gerne Rapsöl, weil es einfach wunderbar hitzebeständig ist und jetzt keinen so, wie soll man sagen, intensiven Geschmack hat. Wenn das Ganze Temperatur hat, kommt unser Fleisch mal rein und dann wird es mal schön durchgebraten. Wenn das schon ein bisschen Farbe genommen hat, geben wir unsere kleinen Zwiebelstückerl hinzu und lassen die unter leichten Rühren, also unter Rühren, immer so leicht glasig werden. Wenn wir das haben, kommen der Paprika, der gemahlene, der Kümmel, Majoran, die Wacholderbeeren und das Lorbeerblatt dazu. Wir rühren es mal um, braten das Ganze kurz mit und dann geben wir die Brühe dazu. Gebt es mal einen halben Liter rein. Sollte das Fleisch jetzt nicht ganz bedeckt sein, dass noch ein bisschen was rauscht, gibt es noch ein bisschen mehr dazu. Darum habe ich gesagt, 1,5 bis 3 Viertel Liter. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe es erfahren gemacht, das variiert bei mir immer. Vor allem, wir brauchen ja später vielleicht auch noch was und da könnten wir anstelle von Wasser dann die Reste der Brühe verwenden. Wenn wir das gemacht haben und ihr verwendet einen normalen Topf, lasst ihr das Ganze bei mittlerer Hitze so 45 Minuten leicht köcheln. Verwendet ihr einen Druckkochtopf, reicht es, wenn ihr das Ganze 20 Minuten lang im Druckkochtopf macht. Danach bei beiden Topfvarianten den Deckel abnehmen. Beim Druckkochtopf bitte wirklich nur dann abnehmen, wenn der Druck komplett entwichen ist. Kleiner Tipp am Rande, schneller geht's, also nicht mit dem Druckregler, den man drauf hat, sondern schneller geht's noch um einiges, wenn ihr es einfach unter kaltes Wasser ein bisschen haltet. Kühlt zwar das Gargut ein wenig aus, aber es geht um einiges schneller der Druck weg und dann könnt ihr es gefahrlos runternehmen. Ja, während das Ganze kocht, nutzen wir natürlich die Zeit, um eventuell Gabelbissen fallen zu hören, aber natürlich auch, um die Erdäpfel zu schälen und kleinwürfelig zu schneiden. Außerdem geben wir das Sauerkraut in ein Sieb, tun es kurz mit kaltem Wasser überspülen und anschließend auspressen. Das machen wir, um das Gericht ein bisschen milder zu bekommen und nicht diese sauerkrautige Säure da mehr oder weniger so stark präsent drinnen zu haben. Wer das jetzt doch ein bisschen intensiver haben möchte, der presst es nur aus und lässt das Spülen generell weg. Und wer sagt, okay, will das ganz deftig haben, der gibt es mit allem rein. Also da gibt es gar nicht den Sieb, sondern da gibt es gleich so in den Topf rein. Ja, und dann, wenn wir eben die 20 Minuten oder 45 Minuten vergangen sind, geben wir das Paradeismark, die Erdäpfelstücke und das Sauerkraut zu unserem Fleisch hinein. Sollte jetzt zu wenig Flüssigkeit sein, können wir eventuell mit der restlichen Brühe das Ganze aufgießen oder alternativ können wir auch warmes Wasser nehmen. Ist auch kein Problem, wir würzen ja sowieso nachher noch ein bisschen nach. Ganze bringen wir mal zum Aufkochen. Da bitte aufpassen, kann leicht anbrennen. Und wenn es dann wirklich kocht, drehen wir die Temperatur zurück und lassen das für gut 20 Minuten weiterköcheln. Da können wir den Deckel ruhig offen lassen, das ist kein Problem. Da brauchen wir auch den Druckkochtopf dann nicht mehr so wirklich. Also ich würde schon drin lassen, den Topf jetzt nicht extra umfüllen, aber wir brauchen den speziellen Deckel dafür nicht mehr. Dann nach den 20 Minuten schaut nach, ob eure Kartoffeln schon schön gar gekocht sind. Wenn nicht, hängt einfach noch ein bisschen Zeit dran. Also ich habe die Erfahrung gemacht, es hängt teilweise wirklich stark von der Sorte ab, obwohl ich sie immer gleich groß schneide. Ja, während das Ganze kocht, können wir mal den Sauerrahmen ein bisschen vorbereiten. Der meiste ist ja, wie man so schön sagt, stichfest. Und das macht sich nicht so schön, wenn man das aufs Gericht gibt. Darum gehen wir den in eine extra Schüssel rein und rühren den einfach kurz durch, damit er schön cremig wird. Ja, und zu guter Letzt würzen wir das Gericht noch mit Salz und Pfeffer. Ja, und dann können wir es eigentlich auch schon anrichten. Klassischerweise wird das Ganze auf den Teller gegeben. Ich nehme da immer Suppenteller, weil es durchaus ein bisschen flüssiger ist. Und da platziere ich dann einen Kleck Sauerrahm drauf und den kann man dann entweder einrühren oder so ein bisschen immer dazu essen. Das ist halt dann jedem überlassen, wie es ihm halt am besten schmeckt. Also ihr seht, eigentlich ein Gericht, das von den Zutaten her sehr überschaubar ist, aber geschmacklich finde ich total toll ist. Darum, ich kann es euch echt empfehlen, probiert das Gericht aus. Vor allem der Vorteil bei meiner Variante ist, oder bei der von mir vorgestellten, ihr müsst nicht extra noch eine Beilage kochen, weil ihr habt gleich alles in dem Sägediner Gulasch drinnen. Man könnte, das kann ich auch dazu sagen, alternativ zum Schwein natürlich auch Pute verwenden. Findet man auch Rezepte dazu. Da ich jetzt aber nicht der große Putenfan bin, kann ich euch hier keine Empfehlung geben, welches Teil man hier am besten nimmt. Und natürlich würde auch Rindfleisch oder ich könnte mir auch Huhn vorstellen gehen. Wobei Huhn, ja, aber würde auch gehen, denke ich mir. Ja, bevor wir jetzt zum Ende der heutigen Folge kommen, gibt es noch ein bisschen Hausmeisterei, wie man das so schön gerne nennt. Und zwar gibt es ein paar kleinere Neuigkeiten, Updates zum Gabelbissen. Ich habe ja schon mal erwähnt und ich hatte auch schon mal einen Audiokommentar. Und da habe ich jetzt eine Möglichkeit geschaffen, wie man das eigentlich mit dem Smartphone relativ easy zukommen lassen könnt. Beziehungsweise es müsste auch auf jeden Rechner funktionieren vom Browser aus. Und zwar über den Dienst Audioboom, den man früher auch als Audioboo kannte. Das ist so eine kleine App, die gibt es für, ich glaube, nahezu jedes Smartphone-Betriebssystem, also iOS von Apple, Android von Google, BlackBerry OS und Windows Phone. Und da muss man sich einen kleinen Account anlegen, einfach E-Mail-Adresse und Passwort und Username und da kann man dann schon drauf loslegen und einfach aufnehmen. Und anschließend gibt man dem Ganzen einen sogenannten Tag, ihr kennt das vielleicht von Twitter, das sind die Worte, die man mit einem Rautezeichen im Vorfeld versieht. Also auch Schlagwort kann man das nennen. Und zwar, wenn ihr mir einen Audio-Kommentar mit dem System zukommen lassen wollt, beschlagwortet ihr das Ganze einfach mit Raute Gabelbissen. Ich filter nach dem Ganzen dann und kann mir das dann anhören und eben in den Podcast auch einbinden. Alternativ steht euch natürlich immer die Möglichkeit offen, mir einen Audio-Kommentar auch per Mail zu schicken. Es gibt dann auch noch eine neue Möglichkeit, wie man mich kontaktieren kann. Und zwar gibt es da so einen wunderbaren Instant Messenger, der nennt sich Freema. Gibt es meines Wissens nach momentan nur für iOS und Android. Kostet ein bisschen was, ich glaube so um die 2 Euro. Dafür zahlt man dann keine monatlichen Gebühren, so wie bei WhatsApp, monatlichen jährlichen Gebühren wie bei WhatsApp etc. Und hat auch noch den Vorteil, dass das Ganze verschlüsselt ist. Wer gerne über das System mit mir in Kontakt treten möchte, der kann das über die folgende IT machen. Ich buchstabiere Paula Zeppelin 54 Theodor Richard Theodor Johann. Wenn ihr das bei euch bei Freema eingibt, dann könnt ihr gerne mit mir in Kontakt treten. Vielleicht mal bei einer Frage zu einem Gericht oder zu einer aktuellen Sendung etc. Dann gibt es auch etwas weniger beim Gabelbissen. Und zwar habe ich meinen Pinterest-Account gekündigt. Das hat den einfachen Grund, ich habe irgendwie, ja, kann so einen rechten Mehrwert mehr für euch noch für mich gesehen. Ja, es ist zwar recht nett gemacht, muss ich sagen, das Design ist durchaus praktisch und so, aber ja, irgendwie es da wirklich ein Mehrwert war, es für mich nicht. Und ich glaube, von euch haben das auch nur wirklich ganz, ganz wenige genutzt. Da denke ich, macht es mehr Sinn, wenn ich zum Beispiel die Blog-Roll bei mir im Blog ein bisschen mehr ausbaue etc. Also Pinterest, wenn mir gefolgt ist und meint, hey, wo ist der Galbissen hin? Ganz einfach, da gibt es keinen Kanal mehr. So, bevor ich jetzt zum Ende komme, gibt es noch einen kleinen Teaser für die nächste Sendung, also für die Folge 73. Und da gibt es einen Gruß aus der Küche und da werden wir mal nicht direkt kochen. Also wir machen noch kein, es klingt jetzt blöd, kein Endprodukt. Und wir bereiten nur mal was vor. Und zwar möchte ich mit euch gemeinsam Fleisch selber suchen, also pökeln. Wie das genau geht, das erzähle ich euch dann in der Folge 73. Und da gibt es dann auch noch ein paar Tipps und Tricks, wie man das zu Hause relativ einfach machen kann. Ja, und jetzt sind wir wirklich am Ende angelangt. Ich sage wie immer, danke fürs Zuhören, wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.